Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Sternzeit. 20. Mai. Verräterische Staubspuren. Bei der Suche nach den ersten Sternen im Universum sind europäische Astronomen einen wichtigen Schritt vorangekommen. Mit der großen Teleskopanlage ALMA in den nordchilenischen Anden stießen sie auf eine weit entfernte Galaxie, die überraschend viel Sternenstaub enthält. Solcher Sternenstaub besteht aus winzigen Körnern von Elementen wie Silizium, Kohlenstoff oder Aluminium. Diese Elemente gab es im Universum ursprünglich nicht. Sie sind erst im Innern von Sternen aus der Verschmelzung leichterer Atome wie Wasserstoff und Helium entstanden. Daher ist ihre bloße Existenz ein klares Indiz dafür, dass es in der beobachteten Galaxie bereits erste Sterne gegeben hat, die dann bei ihrem explosiven Ende diese Elemente in die Umgebung verstreut haben. Spannend ist in diesem Zusammenhang aber nicht nur die Existenz des Staubes, sondern vor allem die Entfernung der beobachteten Galaxie. Sie verrät nämlich den Zeitpunkt, zu dem der Staub bereits existiert hat und damit, dass die ersten Sterne in dieser Galaxie bereits explodiert sein mussten. Hier haben ergänzende Beobachtungen mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte gezeigt, dass das Licht der Galaxie bereits vor rund 13,2 Milliarden Jahren ausgesandt wurde, als das Universum gerade einmal 600 Millionen Jahre alt war. Zwar sind die ersten Sterne damit noch nicht direkt beobachtet worden, aber zumindest ist klar, dass sie 600 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits vergangen waren und ihre Spuren in Form großer Staubmengen hinterlassen haben. Radio Nacht Jazz auf der Suche nach dem Canterbury Sound mit Karl Lippegaus. Kevin Ayers, Gründungsmitglied von Soft Machine, hier aus seinem Album Banana Moor mit seiner Gruppe The Whole World, zu der ein noch ganz junger Mike Oldfield an der E-Gitarre gehörte. Das Stück trug den poetischen Titel Pisser dans un violon, was auch auf die dadaistischen Verbindungen von Soft Machine hinweist. London, 15. Oktober 1966, die Geburtsstunde von UFO hat geschlagen. Das steht für Underground Freakout. Die ganze Nacht hindurch feiern 2500 Londoner im Roundhouse, einem Kulturzentrum für die Massen, den Stapellauf des neuen Stadtmagazins It, organisiert von dem legendären John Hoppy Hopkins. In Joe Boyds Buch White Bicycles kann man eine ganze Menge über dieses Happening und über Hoppy lesen. In jeder Nacht finden sich jedenfalls Soft Machine in einem Programm wieder mit ihren Freunden von der frühen Pink Floyd, also noch mit Syd Barrett. Laut David Allen müssen wir diese Rave-Party sehen als, Zitat, eines der zwei oder drei wichtigsten und entscheidendsten Ereignisse in der Geschichte der englischen Alternativbewegung. Nun denn, die Lightshow ist unglaublich, die Musik auch. Und diese Lightshow kommt vom schottischen Künstler Mark Boyle. Die meisten Besucher hocken auf der Erde, der Rotunde. Viele liegen auf dem Rücken und scheinen zu schlummern. Mark Boyle sagte, er und die Musiker hätten machen können, was sie wollten. Soft Machine waren die Besten, sagte Boyle, und die interessantesten. Sie kamen alle vier aus völlig verschiedenen Ecken und ihr Zusammentreffen glich einer gnadenlosen Schlacht zwischen diesen antagonistischen Einflüssen. Berühmter Song des Soft Machine Repertoires, Dedicated to You, but you weren't listening, dir gewidmet, aber du hast nicht zugehört, geschrieben von Hugh Hopper, dem Bassisten, gesungen von Robert Wyatt. Eine Bande von Studenten und Künstlern, marginal und rebellisch, mit viel Argwohn beobachtet vom Pop-Rock-Patriarchat. So erinnert sich Ex-Soft Machine Drummer und Sänger Robert Wyatt an diese Zeit. Nach einer einzigen Single, Love Makes Sweet Music, von Kevin Ayers, einst auf der Reeperbahn in Hamburg verfasst, kommt erstmal fast zwei Jahre lang keine weitere Platte von ihnen. Thank you. Golden Section, das ist eine Musik, die Hugh Hopper nur mit seinem E-Bass erzeugte und mit einem Metronom. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich diese Musik zum ersten Mal hörte in einer WDR-Sendung mit meinem Kollegen Winfried Tränkler. Der erzählte, dass Hugh Hopper ein Hausboot an der Themse-Mündung hatte, auf dem er viele Jahre gelebt hat. Und auf diesem Hausboot war also das Metronom aufgebaut, waren sein Verstärker und seine Bassgitarre. Und immer wenn große Schiffe vorbeifuhren, dann schwankte das Metronom, sodass hier gar kein exakter Rhythmus zu finden ist, sondern etwas fast Flüssiges, Liquides. Golden Section von und mit Hugh Hopper. Steve Lake, später Kritiker beim Melody Maker, heute seit vielen Jahren bei der Plattenfirma ECM in München, erlebt Soft Machine als 15-Jähriger in seiner Heimatstadt Chelmsford in der Grafschaft Essex. Wir sind im Frühjahr 1967. Steve schreibt, sie verließen die Bühne des Corn Exchange, wo das Konzert stattfand, unter dem Heulen und Brüllen des Publikums. Zu dieser Zeit wurde die Stadt von den Mods beherrscht. Niemand hatte je vorher Hippies gesehen. Ich erinnere mich an eine Version ihres Songs »We Did It Again«, während der die Stimmung etwas kippte, als plötzlich Flaschen und andere Wurfgeschosse Richtung Bühne geworfen wurden. Ich wäre damals nicht in der Lage gewesen zu sagen, was mich an Soft Machine so beeindruckt hatte. Rückblickend aber kann ich sagen, es war so, als würde ihre Musik mehr an Informationen transportieren als alles im Pop bisher übliche. Diese psychedelische und bizarre Seite war jedoch nur die Spitze eines Eisbergs. 1967 war es angesagt, sich für alles zu interessieren, was irgendwie von den ausgetretenen Pfaden wegführte. Es war wichtig, dass Pop sich für außermusikalische Bezugspunkte öffnete. Bei Soft Machine war das der Fall. Und es hat sich in der Nachfolge bestätigt. Sie waren nicht einfach eine weitere Rock'n'Roll-Band, die sich als Hippies verkleidet hatten, um im Trend zu liegen. Sie kamen mehr vom Jazz her. Und ihre verzweifelten Versuche, Jazz zu spielen, mündeten in eine wirklich originelle Variante des Idioms. Steve Lake. Universal Maximilian, 8 red cases, chicken box and crawling gladness. Seemingly it's nothing happening. Cure my doctor for loving down. Give me the cure, give me the cure, give me the cure. The night was cool, the moon was bright, the air was clear with oxygen. The stars were there and in my eyes were thousands of chrysanthemums. Don't use magnets, geophysics carry you back. Oh, health and health food and pride. Satisfy something and forget. Face one, face wrong, and then dress it. Abgesehen von ihrem musikalischen Know-how gab es bei Soft Machine auch diese Mixtur aus Naivität und Aggressivität. Sich noch nicht der eigenen Grenzen bewusst, zögerten sie nicht, sich Hals über Kopf in die Aktion zu stürzen, ohne sich viele Fragen zu stellen, erinnert sich Steve Lake. Die Softs bewegten sich in einem Universum, das nur ihnen gehörte. Welche anderen Popbands hätten als Einflüsse Olivier Messiaen und Cecil Taylor genannt, Charlie Parker, die Poeten der Beat Generation, Terry Riley, Gurdjieff, Kathy Barbarian und Ray Charles? Der Konkurrenz waren sie um beträchtliche Längen voraus. Später beriefen sich Bands auf Soft Machine als ihre maßgebliche Referenz, aber selbst die besten unter ihnen, wie etwa die Gruppe Hatfield and the North, waren nicht so stark inspiriert. Do Das Rock-Business steckte noch in seinen Anfängen. Die britischen Plattenfirmen waren noch nicht so reich und mächtig wie die US-amerikanischen. Sie hatten noch nicht angefangen, in Alben statt Singles zu denken. Man war nicht bereit, große Risiken, finanzielle Risiken einzugehen. Es gab nur eine Handvoll Produzenten wie etwa Kim Fowley und Georgi Gomelski, die die Zeichen der Zeit erkannt hatten. In letzterem, einem unermüdlichen Talentsucher seit den Anfängen der Rolling Stones und der Yardbirds, später Magma in Frankreich, fanden Soft Machine ihren besten Verbündeten. Giorgio Gomelski, Manager, Veranstalter, PR-Chef, künstlerischer Direktor, mit einer jungen, sehr attraktiven Sekretärin, der Sängerin Julie Driscoll. Ich erkannte sofort ihr großes Potenzial, aber Soft Machine waren ihrer Zeit voraus, meinte Gomelski. Er witterte, dass mit den neuen UKW-Programmen die Langspielplatte aufgewertet würde gegenüber der Single. Im April 1967 nahm er mit ihnen einige Demos in einem Studio in Wembley auf, die später ohne Genehmigung durch die Musiker auf dem Album Rock Generation veröffentlicht wurden. Und daraus hörten wir gerade den berühmtesten Song Memories. Seiner kurzen Zeit mit Soft Machine, er produzierte ihre erste Single, behält Joe Boyd folgenden Eindruck. Vier Personen mit sehr unterschiedlichen musikalischen Zielen, ständig verschiedener Meinung, während Pink Floyd, die auch sehr verschieden waren und ebenfalls Exzentriker, im Allgemeinen in die gleiche Richtung gingen. Und jetzt sind wir im Sommer 1967 und räkeln uns an der Côte d'Azur herum. Soft Machine spielen in Saint-Tropez. Im Publikum der Musiker und Journalist Mike Zwerin, der für das US-Jazz-Magazin Downbeat berichtet. Es lagen überall Kabel herum für eine elektrische Installation, die bizarr erschien für ihre Zeit. Was die Musik betrifft, ich glaubte meinen Ohren nicht. Der Schock bewegt Mike Zwerin zu einem Artikel über den Drummer Robert Wyatt, zu dem sich eine dauerhafte Freundschaft entwickelt. Zwerin schreibt, es besteht kein Zweifel daran, dass ihre Musik Jazz ist. Wenn die Gruppe improvisiert, swingt sie. Ihre Musik hat nichts Simplistisches. Sie wird auf elektrischen Instrumenten gespielt, was viele Leute schockiert. Ihr Sound ist neu, seltsam und erfrischend gegenüber dem übrigen Jazz. Das, was der Bebop früher mal war. Und so wie man sich in den 40er Jahren intern über die Bebopper lustig machte, ärgert sich die Jazz-Aristokratie jetzt über die Blumenkinder der 60er Jahre. Mike Zwerin hält Robert Wyatt für den besten Rock-Schlagzeuger, den er je gehört habe. We'll be right back. Soft Machine am 25. Oktober 1970 im Konzertgebäude in Amsterdam. Slightly All the Time von Mike Rutledge und Noisette von Mike Rutledge und Hugh Hopper. Seit 1964 gibt es die Piratensender, die von Schiffen fernab des britischen Territoriums senden. Ihr Erfolg zwingt die politische Klasse zu grundlegenden Reformen bei der BBC. Es wird erstmals ein Kanal nur für Jugendliche installiert, der Radio One heißt. Zu den neuen Sendungen gehört die von John Peel, genannt Top Gear. Peel ist den Popfans bestens bekannt, seit er die Sendung The Perfumed Garden, der parfümierte Garten, von einem der Piratenschiffe aus moderierte. Bei der BBC besteht dringender Bedarf an Originalaufnahmen mit den neuen Bands in ihren Londoner Studios. Anfang Dezember 1967 sind Soft Machine zum ersten Mal zu Gast, um für die Sendung von John Peel 5 Songs einzuspielen. Und sie wurden danach immer wieder eingeladen. This is John Peel in London welcoming you to one of the BBC's weekly live concerts. And what a kind of musical chairs tonight featuring the Soft Machine and Heavy Friends. And it's going to be a long, continuous piece with a great number of people coming and going. Basically what is going to happen, I think, I'm going to start with Blind Badger with the Elton Dean Quintet, which is Elton Dean on saxophones, Mark Charig on cornet, Neville Whitehead on electric bass, Phil Howard on drums, and Mike Rutledge on piano. And then when that's over, we have Neo Caliban Grides, which is the Soft Machine plus Phil Howard on drums. And then we have just the Soft Machine by themselves as a quartet without Bloody Rages, Eamon Andrews, Pigling Bland, which is a fine title, Kings and Queens, which is on Soft Machine 4, and Teeth, which is on Soft Machine 4, which also features Ronnie Scott on tenor, Mark Charig on cornet, Paul Neiman on trombone, and Roy Babington on bass. Is that right? Right, okay, so Soft Machine and Heavy Friends. Februar 1968 touren Soft Machine als Vorgruppe der Jimi Hendrix Experience durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Hendrix sagt, er zähle sie zu seinen Favoriten. Währenddessen zögert David Allen nicht, in Paris mit seiner Mystic Sister, der walisischen Poetin Gilly Smith, seine neue Formation zu gründen, die Gong heißen wird. Anfangs spielen sie völlig frei, ohne Strukturen, ohne Rhythmusgruppe. Im April bilden dann drei Ex-Musiker der Wildflowers, aus denen Soft Machine entsprangen, eine neue Band namens Caravan. Sie haben sie gerade gehört. Pye Hastings, David Sinclair, Richard Coughlin. Rasch kommt noch ein vierter hinzu in Canterbury, der Bassist und Sänger Richard Sinclair. Soft Machine waren ein Modell für uns, zweifellos, sagt Pye Hastings. Sie waren Freunde und hatten ein Jahr früher angefangen. Wir waren jünger und blickten wirklich zu ihnen auf. Es gab noch eine andere Band, die Caravan, als eine Art alternatives Sozialmodell interessierten, Traffic mit Steve Winwood. Die Hippies zogen damals aufs Land, wenn sie das bloß heute wieder tun würden, und sie gründeten Landkommunen. Getting it together in the country hieß das Motto. Wohngemeinschaften in der englischen Provinz, diese ländliche Basis, bildete gleichsam die Achse ihrer Kollektive. Typisch am Sound von Caravan ist unter anderem die Vox Continental Orgel, die David Sinclair spielt. Pye Hastings, der Gitarrist und Sänger, meint, die Songs, die Richard und ich schrieben, waren eher folky. Aber uns zog auch der Jazzy-Aspekt an, längere Stücke und Solos. Pye hatte Richard mit der Musik des Trompeters Don Ellis vertraut gemacht, einem explosiven Gemisch aus Jazzrock und vertrackten Metren wie etwa Il Viertel. Soft Machine vier Tage lang für die Aufnahmen zu ihrem ersten Album fürs Label ABC Probe in New York. Hinter der Scheibe in der Regie sitzt neben dem Toningenieur der Musikproduzent Tom Wilson, bekannt durch Bob Dylan und Frank Zappa, der offenbar nur mit seinen Freundinnen telefonieren möchte. Im Studio bemühen sich Soft Machine, einen Zyklus aus Songs und Instrumentals einzuspielen. Es sorgt für Unstimmigkeit, dass Wilson oft direkt den ersten Take haben will, während die englische Band es gerne nochmal versuchen würde. Wenn wir doch bloß einen besseren und effizienteren Produzenten gehabt hätten, seufzte später Kevin Ayers. Alles ist praktisch live, es gibt nur sehr wenige Overdubs und in Hope for Happiness singt Robert Wyatt auf seine ganz einmalige Art. Kevin singt völlig anders, er ist auf dem Weg zum Songschreiber und Robert Instrumentalist. Why Are We Sleeping ist von dem Philosophen Gurdjieff inspiriert. Robert, der nie in den Stimmbruch gekommen ist, hat für den Autor Emeric Leroy in seinem Gesang eine, Zitat, fast feminine Zerbrechlichkeit. Aber auch sein Schlagzeugspiel ist bemerkenswert. An der Orgel hinter einer dunklen Sonnenbrille ein distinguiertes Schattenwesen, ein Virtuose, weit entfernt von den Show-Effekten eines Keith Emerson. Und das ist Mike Rutledge. Mit ihrem Debütalbum bieten Soft Machine einen noch unvollständigen, aber schon überzeugenden Prototypen dessen, was der Canterbury-Stil wird. Ein für die Improvisation offener Rock, atmosphärisch und dominiert von der verzerrten Orgel und dem instrumentalen Gebrauch von Stimmen mit sowohl humoristischen als auch intelligenten und absurden Texten. Im Haus von Robert Wyatts Mutter Honor empfängt die kleine Gemeinschaft, die dort lebt, unzählige Gäste, die dort zu jeder Tages- und Nachtzeit ein- und ausgehen dürfen. Das Ambiente bewegt sich zwischen kultivierter Bohème und einem Dorfstamm. Man isst, man liebt sich, man raucht, trinkt und macht Musik. Dazu beschenkt man seinen Gesprächspartner mit herber Kritik an seinen begrenzten intellektuellen Fähigkeiten. Erinnert sich der kurzzeitige neue Gitarrist der Band Soft Machine, Andy Summers, später berühmt durch die Gruppe Police. Und jetzt erleben wir Robert Wyatt allein in einem Studio in Los Angeles. Es ist Freitag, der 25. Oktober 1969 und Robert bastelt an einem Mammutsong. Es ist einer der ungewöhnlichsten Songs der gesamten Popgeschichte. Ein Stream of Consciousness, ein Stück, das in mindestens einem halben Dutzend Versionen existiert und Moon in June heißt. Die längste Version, die ich finden konnte, ist diese. Sie ist 20 Minuten lang. Wir hören den Anfang daraus. Die berühmteste ist auf dem dritten Album von Soft Machine, Third. Aber, wie gesagt, es gibt auch noch andere, zum Beispiel eine, die in der BBC aufgenommen wurde. Robert Wyatt, aber hier mit der ersten Fassung. Er spielt alle Instrumente, also Schlagzeug, Klavier und Orgel und er singt natürlich. I'm short, Mama. Don't go, I'm smoking. The time flies.